Es gibt vielleicht keinen zweiten Lehrsatz, in dem sich Luther während der ganzen langen Zeit seiner reformatorischen Wirksamkeit so treu und so gleich geblieben ist wie in diesem Stücke. Zwei oder mehr Frauen haben ist gut, aber besser und ratsamer ist es, sich mit einer zu begnügen. Das war seine Lebensweisheit in jungen und alten Tagen, die er mündlich und schriftlich, öffentlich und heimlich, bei Tisch und im Hörsaal, nur nicht auf der Kanzel vortrug und der er auch in schlimmen Tagen trotz aller Anfechtung nicht untreu wurde. Logisch folgt aus dem von Luther, Bucer, Melanchthon und anderen Vätern des Protestantismus unter der Bank hervorgezogenen Evangelium nur, dass jeder Protestant das Recht hat, mit Dispens seines Konstitutoriums oder Beichtvaters heimlich beliebig viele Weiber zu haben. Nimmt man dann noch hinzu, dass nach gewöhnlicher christlicher und protestantischer Lehre die Rechte und Pflichten für Mann und Frau gleich sind, so folgt weiter, dass auch die Protestantin das Recht hat, beliebig viele Männer zu haben. Das wäre logisch, aber das wäre zugleich herzlich schlecht. Daran kann selbst der Grundsatz Luthers, sündige tapfer und glaube noch tapferer, nichts ändern. Logisch folgt dann ferner aus dem Dogma vom allgemeinen Priestertum und aus Luthers klaren Aussprüchen, dass jeder Protestant auch sich selbst Dispens und Beichtrat erteilen kann, falls er es nur von seinem Gewissen und der Bibel verantworten will. Und so wären wir denn ganz logisch auf dem Standpunkt angekommen, auf dem die Berliner Dirnen und Zuhälter stehen. Und nun sage einer, das seien keine schlechten Protestanten. Ist denn nicht jeder logische Protestant notwendig ein schlechter Protestant? Katholische und protestantische Sittlichkeit, Seite 27 und folgende. Der friedhässige Geist, der die gesamten Flugschriften durchzieht, kommt zum klaren Ausdruck in dem Geständnisse, das in der Flugschrift 51-52 offenherzig abgelegt wird. Sage man doch nicht, man dürfe die Überzeugung Andersgläubiger nicht verletzen. Es ist das unseres Erachtens nur ein Kunstgriff des Teufels, eine übel angebrachte Artigkeit und Schonung. Mit solcher Zurückhaltung ist weder der Wahrheit noch dem wahren Heile unserer protestantischen Mitbrüder gedient. Seite 86. Praktische Anwendung der Jesuitenmoral. Die Tausende von Beichtstühlen der Jesuiten und die Millionen von Beichtkindern, die ihr Inneres den Jesuiten zur Leitung überantworten, sind das eigentliche Gebiet, auf dem die Jesuitenmoral sich praktisch entfaltet. Dieses Gebiet, obwohl ich es genau kenne, da ich selbst auf ihm tätig war, kann ich selbstverständlich nicht betreten. Ich führe einige geschichtliche Tatsachen an. Lebret berichtet in seinem Magazin Nummer 1, Seite 201 und folgende aus der Schrift Difesa del Giudizio Formato dalla Santa Sede Apostolica. Als im Jahre 1624 die venezianische Flotte Sio bezwang, gab der siegreiche General Antonio Zeno Befehl, alle Türken aus der Insel zu vertreiben. Ungefähr 300 Renegaten, die jeder als Mohammedaner kannte, weil sie sich dieser Religion öffentlich bekannt hatten, flüchteten in eine Moschee und flehten um Gnade unter dem Vorwande, dass sie Christen seien. Der General erstaunte und schickte dem Pater Carlini, einen Dominikaner, der damals Generalvikar in der Levante war, jetzt aber Erzbischof von Napoli di Romagna ist, hin, um sie wegen ihrer Religion zu befragen. Sie schrien laut, dass sie wirklich Christen wären. Es waren meistens Weiber, die, um sich mit Türken verheiraten zu können, öffentlich die mohammedanische Religion angenommen hatten. Nachdem sie aber ihren Fehler bereut hatten, schwuren sie heimlich in die Hände der Jesuiten wieder ab und diese erlaubten ihnen, in öffentlicher Ausübung der mohammedanischen Religion fortzufahren, in den Moscheen sich einzufinden, die mohammedanischen Religionsgebräuche mitzumachen, während die Jesuiten ihnen heimlich die Sakramente reichten. Nachdem dies dem General gemeldet war, ließ er die Weiber den Jesuiten, auf die sie sich berufen hatten, gegenüberstellen, besonders aber dem Pater Lumaca, der den Weibern hauptsächlich Unterricht erteilt hatte. Die Jesuiten erkannten auch wirklich den größten Teil der Weiber als ihre Beichtkinder an. Man ließ also den einfältigen Leuten Gnade widerfahren. Den Lehrern aber gab man einen derben Verweis, dass sie des Ausspruches Christi sich nicht erinnert hätten, Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ich berufe mich auf keine toten Zeugen. Der würdige Prälat von Napoli, die Romagna, lebt noch, der diese Sache auf öffentlichen Befehl verhandelt hat und jedermanns Zeugnis davon geben wird, der es verlangt. Außerdem werden noch als Zeugen genannt der Erzbischof von Korinth, Bernardino Cordenos, Sekretär des Erzbischofs von Korinth, Antonin Gavazzi, Prior des Klosters Johannes und Paulus zu Venedig, die Dominikaner Maria Ferro und Angelus Bevilegua zu Venedig, alle bezeugen eidlich die Wahrheit des Vorkommnisses. Als Paul V. im Jahre 1606 im Streite lag mit Venedig und die Jesuiten wegen ihrer Stellungnahme für den Papst aus Venedig ausgewiesen wurden, suchten sie auf alle Weise, die ketzerische Republik zu schädigen. Verkleidet schlichen sie in das venezianische Gebiet und rieten den Frauen, ihren Männern die eheliche Pflicht und den Söhnen, ihren Vätern den Gehorsam zu verweigern, bis die Republik nachgegeben habe. In Konstantinopel stachelten sie die Türken zum Kriege gegen Venedig auf. Aus Briefen Paolo Sarpis bei Libret, Magazin 1, Seite 427 und folgende und Band 3, Seite 542. Der Franziskaner und Bischof Ludwig Sotelo, der im August 1624 zu Foco in Japan des Glaubens wegen verbrannt wurde, schrieb im Januar desselben Jahres aus dem Gefängnisse zu Omure einen Brief an den Papst Urban VIII., worin er gegen die Jesuiten schwerste Vorwürfe erhebt.